Sucht oder lasst es bleiben. Sucht mich, aber nicht auf den Grund des Glases, das erst halb leer ist. Sucht hinter bunten Vorhängen aus Bildern und Rauch. Sucht das Paradies oder nur ein Nest mit Süßem in Goldfolie. Klingt das nicht unwahrscheinlich? Sucht, was es nicht gibt. Sucht, weil es nie so ist. Wer sucht sich nicht? Sucht.